die Arme fast ausgerenkt und in den Fäusten Tücher und Schals. Zum Nebenmann rechts und links, um die Lücke noch auszufüllen. Aber sie hatte nicht hingereicht, unsere Menschenkette. Bis Moskau sei da wohl nicht gekommen, hat, höhnte der Wirt. Vom Dauerregen durchnässt bis auf die Häute hockten wir in der kalten Kneipe. Das bröckel ab, sagte einer von uns, und bald stehen wir wieder allein da. Und dann? Wir blickten belämmert in unsere halbleeren Gläser. Trink aus, sagte Rudi Schulte. Die nächste Runde zahle ich. Er trug eins der längst aus der Mode gekommenen Palästinensertücher um Schultern und Hals und rieb seine beinlose Nase. Es hat sich doch was getan, sagte er. Das Ganze hat nämlich auch seine Geschichte. Oh Gott, stöhnten einige leise. Der rote Großvater erzählt. In den 50er Jahren gegen die Wiederbewaffnung, fuhr die Schulter fort, da waren wir schon mal viele. Zum Beispiel 52 in Essen, 30.000. Da haben sie Philipp Müller erschossen. Und das wurden dann mehr und mehr, die ohne uns schrien. Zu viele für die, die uns dann wieder auf die Matratzen drehen. Das konnten die damals noch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und danach versickerte auch der Strom. Dann 62. Da waren wir nicht mal 100 Mannequins. Mehr Polizisten als Ostermaschinen. Die ließen uns nicht in die Innenstadt rein. Das konnten die damals noch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und vorneweg liefen der Dieter und die Faser mit ihren Gitarren. Strontium 90 haben wir damals gesungen. Und unser Marsch ist eine gute Sache. Weißt du noch, Herbert? Das wurden dann mit den Jahren wieder mehr und mehr und Ostern 67, da war Frankfurt schon voll von Friedensfreunden. Friedensgenossen, zum ersten Mal für uns gesungen, weißt du noch? Und die John Baez war da und sang We Shall Overcome, so schön wie ein Engel. Ätzend, rief da die kleine Twitch dazwischen, behindert. Nein, sagte Rudi Schulte, das war damals noch frisch. Dann 68 und 69, da ging es los, die Studenten aber Amis raus aus Vietnam. Und der Marsch auf Bonn gegen die Notstandsgesetze, das gehörte da auch dazu. Dann in den späten 70ern gegen Neutronenbomben. In Essen marschierten fast 50.000. Nee, nix da, UZ-Zahl. Dann 81, Oktober in Bonn, 300.000. Es ist an der Zeit, hat uns der Hannes gesungen. Und dann die Menschenkette von Stuttgart bis Ulm. An dem Tag war fast 1 Million auf dem Markt. So, und jetzt bröckelt's mal wieder ein bisschen. Na und? Das kennen wir doch. Ich sage euch, es hat sich doch was getan. So, und die nächste Runde zahlt Frenzel. Aus einem Ringsaal wurde ein Bach, fuhr Rudi Schulte fort. Daraus ein Fluss, daraus ein Strom. Dieser Strom muss endlich ins Meer des Friedens fließen. Wow, steht da die kleine Tritsch, Roddy. Das hört sich ja an wie ein Lied von Peter Muffay. Aber recht hast du ja. Wir lachten über unseren halbvollen Gläsern. Die Musicbox wurde angeknipst. Und ein paar tanzten noch, als morgens die Nachtvögel schrien.